Kapitel 41. Die Antwort kommt sofort. Hi, Eva. Schön, von dir zu hören. Wie findest du die Mozart-Oper? Wunderbar. Was hast du heute gemacht? Ich habe den ganzen Tag studiert. Ich hatte ein mathematisches Problem. Was ist das Problem? Vielleicht kann ich dir helfen. Eva erklärt Arnold das Problem. Nach 10 Sekunden ist das Resultat da. Eva schreibt: Super! Du bist sehr intelligent, was? Mit Mathematik habe ich keine Probleme. Kapitel 42. Eva wartet ein paar Sekunden. Dann schreibt sie: Ich möchte dich kennenlernen. Können wir uns sehen? Arnold antwortet nicht. Eva wartet 2 Minuten. Sie ist irritiert. Sie denkt: Warum möchte Arnold mich nicht kennenlernen? Ist er ein alter Mann? Oder eine Frau? Oder krank? Oder pervers? Was ist die Identität von Arnold? Kapitel 43. Eva schreibt: Hallo? Endlich kommt eine Antwort. Ja, ich möchte dich auch kennenlernen. Kannst du morgen in die Bank Austria kommen? Sie ist am Kärntnerring 1 im 1. Bezirk. Um wie viel Uhr? Wann du willst. Ich komme um 2 Uhr. Super. Ich habe eine Rose in der Hand. Eva denkt: Ein Date in einer Bank? Das ist komisch. Aber warum nicht? Kapitel 44. Eva ist total happy. Sie hat ein Date. Endlich. Das erste Date in Wien. Eva denkt an ihren Ex-Freund im Dorf. Der Ex-Freund war sehr sympathisch. Aber die Beziehung hat nicht funktioniert. Eva war viel intelligenter als der Ex. Damit hatte der Ex Probleme. Kapitel 45. Eva geht durch Wien. Sie sieht den Stephansdom, die Oper und die Nationalbibliothek. Sie hat 1000 Ideen. Sie möchte im Prater mit dem Riesenrad fahren. Sie möchte in einem Fitnessstudio Sport machen. Sie möchte eine Flöte kaufen und in der Kärntnerstraße Straßenmusik machen. Aber das geht alles nicht. Eva hat kein Geld.